Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Teil 3 der Reihe über Kommunikation und der Untertitel dieser Folge ist: Wie spreche ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin über Gefühle zu anderen? Und ich dachte eigentlich, das haben wir in der letzten Folge schon behandelt, aber vielleicht wird es auch so eine Mischfolge, so eine Laberfolge, wo wir so ein bisschen aus eigenen Erfahrungen berichten. Ich bin gespannt. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wann sage ich was, also wann leite ich das sozusagen ein oder führe das in eine neue Person irgendwie ein. Und jetzt geht es speziell darum, wenn es näher in die Thematik irgendwie reingeht. Also wer ist diese Person, was halte ich da von ihr, wie bringe ich den Partner oder die Partnerin auf den Stand, wie es gerade mit uns steht, wie es weitergeht, was meine Gefühle sind. Ach spannend, damit beantwortet Jeannie auch direkt meine Frage, die ich eingangs hatte. Also ich höre diese Folgen ja nicht vorher, ich habe sie zwar selbst aufgenommen, aber es ist schon 2 Jahre her und ich erinnere mich natürlich nicht mehr an alle Folgen oder jedes Wort, das wir da gesprochen haben. Also es ist auf jeden Fall gut, nochmal ein Update zu bekommen, um was es in der Folge überhaupt geht. Und ich kommentiere natürlich hier live. Gemeinsam die Freude teilen kann, jemand Neues kennengelernt zu haben oder gemeinsam über vielleicht auch über Schwierigkeiten sprechen kann oder sich Rat holt oder füreinander da ist, wenn vielleicht was mit anderen Menschen auseinandergeht. Und deswegen finde ich es da total wichtig, einfach sich so automatisch eigentlich immer auf dem neuesten Stand zu halten, ohne dass man das Gefühl haben muss, man muss jetzt da was aus dem Partner oder der Partnerin rausquetschen. Also grundsätzlich gehe ich da schon mit. Jeannie spricht jetzt gerade explizit über Beziehungsanarchie, aber ich würde mehr Formen von Polyamorie damit einbeziehen, dass es sinnvoll ist, den oder die Partnerin auf dem Laufenden zu halten. Allerdings kann es ja auch sein, dass ich vielleicht meinen Partner oder meine Partnerin nicht über alles, was in meinem Leben passiert, und das inkludiert andere Beziehungen, komplett auf dem Laufenden halten möchte. Es kann ja sein, dass ich manche Dinge gerne für mich behalte, müssen nicht andere Beziehungen sein, kann alles Mögliche sein, oder einfach gerne mit mir selbst ausmachen. Und das ist eben ein Stil der Beziehung, etwas, was ich so eingependelt hat und mit dem beide Partner wo beide Partnerinnen sich darüber im Klaren sind, wer wie viel teilt, und das gilt dann auch für andere Beziehungen. Und auf der anderen Seite sprechen wir hier natürlich aus der quasi privilegierenden Perspektive, zusammen zu wohnen. Und wenn ich nach Hause komme und Jeannie war da, also die war ja auch nicht immer da, manchmal war sie bei Marcel, da ging es schon los. Aber wenn Jeannie da war, dann habe ich ihr von einem Date oder von Menschen, die ich gerade treffe, erzählt. Aber was ist, wenn das nicht der Fall ist? Wenn man nicht zusammen wohnt, dann geht es nämlich schon los. Dann ist die Frage so, schreibe ich jetzt meiner Partnerin oder meinem Partner direkt auf den Nachhauseweg? Was ist, wenn ich weiß, dass sie gerade eh keine Zeit haben, weil sie zum Beispiel auf der Arbeit sind oder gerade eh schon schlafen? Warte ich dann bis morgen, bis ich telefoniere? Oder diese Fragen, die kommen ja erst dann hoch, wenn man nicht in der Situation ist, in der Jeannie und ich damals war. Und deswegen, ich bin mal gespannt, ob wir auf diese anderen Situationen auch noch kommen oder nur bei unserer persönlichen Situation bleiben. Ja, heute Morgen haben wir miteinander geschrieben oder gestern war es noch total nett. Da haben wir uns abends noch Sprachnachrichten geschickt über das und das Thema und ich fühle mich gerade so und so und dies und jenes hat was mit mir gemacht. Und einfach zu teilen, was man gerade erlebt, gerade so in der Kennenlernphase, finde ich das eigentlich total schön. Also ich finde es total schön und ich finde es total wichtig, weil dann bekommt man auch nicht das Gefühl, dass da irgendwas verheimlicht wird, wenn einem das einfach erzählt wird. Und da geht es auch gar nicht darum, ob man das jetzt selber so wichtig findet, finde ich. Also da geht es gar nicht um die Person, die gerade datet, sondern es geht auch, also was jetzt gerade wichtig ist, ob man jetzt nur irgendwie, hey, guten Morgen geschrieben hat oder ob man gesagt hat, ich liebe dich, darum geht es jetzt gar nicht. Da geht es einfach nur darum, die andere Person auf den Stand zu halten und einfach zu erzählen, wie es gerade so ist, auch gefühlsmäßig. Und das schafft einfach eine total gute Vertrauensbasis, weil man dann nicht mehr das Gefühl hat, die andere Person verheimlicht was, ich muss nachfragen, damit ich was erfahre, ich muss da so bohren. Und je mehr man das Gefühl hat, man müsste so nachbohren, desto mehr kommt ja auch dieses Gefühl von, okay, warum erzählt er oder sie das jetzt nicht von sich aus? Gibt es da irgendwas, was ich nicht wissen soll? Und das lässt dann so einen toxischen Kreislauf beginnen von, okay, ich habe das Gefühl, ich muss immer nachbohren, dann tue ich das. Dann fühle ich mich schon genervt und werde misstrauisch. Die andere Person fühlt sich vielleicht auch genervt und hat das Gefühl, ich möchte sie irgendwie kontrollieren. Dann wird noch weniger darüber gesprochen und dann bröckelt auf beiden Seiten einfach das Vertrauen und dann führt es dazu, dass man eigentlich noch weniger erzählt. Diesen längeren Abschnitt musste ich jetzt mal laufen lassen, weil das im Prinzip exakt die Situation wiedergibt, in der wir uns damals schon befunden haben. Also Jeannie hat sehr viel von Marcel erzählt, also das, was ich wissen wollte oder was ich glaubte, dass ich wissen will. Und ich habe auch sehr viel nachgefragt, aber ich habe auch gemerkt, dass mir dieses Nachfragen oder dieses sehr viel über deren Beziehung wissen nicht gut tut. Ich wollte es nur nicht wahrhaben. Also ich habe das Gefühl, ich muss das wissen können, ich muss das aushalten. Und das ist eben der Nachteil, wenn man einen Podcast über Polyamorie hat oder zum ist zumindest bei mir der Nachteil, dass ich mir nicht eingestanden habe, dass eben meine Gefühle manchmal nicht meinem Verstand folgen. Also Gefühle folgen häufig mal nicht dem Verstand, aber ich habe mir das einfach nicht eingestanden und ich manche Dinge vielleicht einfach nicht wissen will. Ich hätte vielleicht ganz gerne ein bisschen Abstand zur Beziehung von Jeannie und Marcel gebraucht. Das hätte mir ganz gut getan an diesem Punkt auf jeden Fall. Und das Zweite ist auf der anderen Seite, dass wenn ich dann Dates hatte und Jeannie davon erzählt habe, dass dann nicht immer, aber manchmal eben so, ich würde es fast sagen, so Sticheleien kamen, so ganz bestimmte Nachfragen von wegen so, oh, meinst du, das tut dir gut und ja, die ist doch viel zu jung für dich oder eben auch das, was ich vor 2 oder 3 Folgen erwähnt habe, dass ich eben ihr erzählt habe, hey, ich habe gerade total schönen Kontakt und das habe ich erzählt und Jeannie dann total ausgerastet ist und meinte so, was, du hast das über unsere Beziehung erzählt, das geht ja gar nicht und dabei war es eine Situation, die mich halt sehr, sehr beschäftigt hat. Also in der Hinsicht befanden wir uns schon längst in diesem toxischen Kreislauf, den sie da gerade beschreibt, nämlich ich habe irgendwann auch nicht mehr getraut, so viel davon zu erzählen, wie ich mit anderen Leuten schreibe oder was ich mit anderen Leuten mache oder wen ich gerne kennenlernen würde oder wen ich gerade getroffen habe. Und das führt dazu, dass natürlich Jeannie in dem Moment gedacht hat, ich verheimliche ihr was und noch weiter nachgefragt hat und es hat mich genervt und schwupps waren wir in diesem Kreislauf drin. Mir fällt da gerade ein, dass mir eigentlich wichtig ist zum Beispiel, dass ich in dem Fall auf deine Meinung vertrauen kann, auch von anderen Personen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich glaube, die Person oder diese Beziehung oder die du gerade aufbaust, tut dir gar nicht gut, dann denke ich mir da auf jeden Fall drüber nach, weil das kommt ja nicht von irgendwo her. Ja. Aber ich muss auch darauf vertrauen können, dass wenn du zum Beispiel sagst, okay, dir geht es nicht gut mit dieser Person, weil du entweder das Gefühl hast, die ist nicht gut für mich, oder aber du fühlst dich zum Beispiel eifersüchtig oder zurückgestellt oder so. Ich finde, in diesem Moment hört man es an Jeannies Reaktion, dieses dass ihr irgendwas auf dem Herzen liegt und irgendwas in ihr hochkommt gerade, weil das eben, als wir diese Folge aufgenommen haben, wir uns schon häufiger in genau dieser Situation befunden haben und wir, ich muss es so sagen, wir lügen euch hier einfach was vor. Also wir erzählen über tolle Dinge, wo wir das Gefühl haben, wir sind voll die Experten, aber wir sind eigentlich genau selber drin. Das muss man ganz gut unterscheiden können auf jeden Fall, weil das ist die einzige Möglichkeit, dass ich dir vertrauen kann, dass du es mir nicht madig reden willst, weil da vielleicht eine andere Person ist. Ich konnte es überhaupt nicht unterscheiden zu der Zeit. Ich wusste ja nicht mal, wer ich selber bin. Ich habe ja einen halben Tag irgendwie nur geheult. Also ich konnte überhaupt nicht unterscheiden, welche Kritik jetzt irgendwie berechtigt war, weil Jeannie meinte, dass ich mich irgendwie übernehme oder dass die Person nichts für mich ist aus dem und dem Grund oder welche Kritik aus einer Eifersucht von Jeannie rauskamen, eine Eifersucht, die sie sich selber niemals eingestanden hat. Also das war einfach eine so undurchsichtige Situation und keinem von uns ging es irgendwie gut. Das ist die eine Seite. Dann gibt es ja noch die zweite Seite mit, du bist total glücklich mit der Person, aber es gibt einen berechtigten Zweifel, wie zum Beispiel die Person, also jetzt ganz hart, ne, die Person ist irgendwie rechtsradikal oder isst Fleisch. Ich finde es ganz schön krass, dass Jeannie sagt, die Person ist rechtsradikal oder isst Fleisch, als wäre das das Gleiche. Also es ist schon irgendwie krass. Ich glaube, von mir kam es auch ein bisschen, vielleicht von Jeannie ein bisschen stärker, diese krasse Verurteilung von nicht-veganen Menschen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das wahrgenommen habt. So über den ganzen Monokultur-Podcast wurde das ja immer mal wieder eingestreut, aber so extrem wie jetzt, glaube ich, noch nie. Oder ist, Tierprodukte generell oder, weiß ich nicht, Was gibt's noch von schlimmen Dingen? Keine Ahnung. Aber ist irgendwie Soldatin, wie auch immer. Also nicht nur bin ich jetzt wesentlich weniger verurteilend gegenüber Menschen, die sich nicht vegan ernähren, sondern bin auch, also spätestens seit dem Ukraine-Krieg, wesentlich weniger verurteilend gegenüber SoldatInnen oder überhaupt nicht mehr verurteilend, weil ich das Gefühl habe, dass jeder Mensch mit seiner eigenen Geschichte kommt und es irgendwie immer einen Grund gibt, warum Menschen so sind, wie sie sind. Das heißt nicht, dass sie sich nicht ändern können und das heißt nicht, dass sie sich selbst denken sollten. Also zum Beispiel gibt es keinen Grund zu sagen, ach, du bist Nazi, naja gut, du bist halt so geworden und schade, aber okay, ich akzeptiere dich so. Nee, muss ich nicht, auf keinen Fall. Aber jeder Mensch hat irgendwie was durchgemacht und man kann sich ja auch zum Positiven verbessern, zum Beispiel, indem man sich mal damit beschäftigt, was Tierprodukte eigentlich so mit unserem Klima machen oder warum Rassismus keine so tolle Sache ist. Eigentlich ist es eher eine ziemlich beschissene Sache. Oder was ich als Soldat eigentlich für einen Eid schwöre gegenüber meinem Land, da für andere Menschen zu sterben oder so. Das ist alles nicht so toll. Aber ich glaube, es ist wichtig, einerseits da nicht verurteilend, aber auf der anderen Seite trotzdem mit einer Haltung ranzugehen. Aber ich würde auf jeden Fall nicht mehr sagen, so entweder, also du bist rechtsradikal oder isst Fleisch und das ist so, das auf einer Stufe würde ich nicht mehr tun einfach. Und ich weiß nicht, ob es Gini noch tun würde, keine Ahnung. Und das ist auch ein Thema, was ich schon öfter mitbekommen habe bei anderen Poly-Beziehungen. Ja. So, ja, meine Partnerin datet einen Nazi. So, das ist tatsächlich schon passiert. Ja, das haben wir schon erlebt, als wir beim Poly-Stammtisch waren. Ne? Ja. Oh ja, an die Situation erinnere ich mich auch. Und da geht es natürlich darum, dass ich ein Bild von meiner Partnerin habe, die gegen Hass und rechte Hetze und Diskriminierung allgemein aufsteht oder auf jeden Fall etwas dagegen hat, aber dann jemanden datet, der dafür steht. Also das ist natürlich, geht natürlich gar nicht und geht auch jetzt, also würde auch jetzt nicht gehen. Ich kann mir gerade schwer vorstellen, dass es so eine Situation gibt, also die du beschrieben hast. Du beschreibst ja, du kannst mit dieser Person überhaupt nichts anfangen, aber ich bin total glücklich. Irgendwie und ich glaube, eins der beiden kann nicht zutreffen. Mhm. Doch, beides kann zutreffen. Denn wenn ich ehrlich zu mir gewesen wäre von Anfang an, hätte ich gesagt, hey, ich finde es total schön, Genie, dass du dich so gut mit Marcel verstehst und dass ihr ein so tolles Verhältnis habt. Aber Marcel, ich kann mit dir leider nichts anfangen. Dann hätte diese Geschichte wahrscheinlich einen ganz anderen Lauf genommen. Aber hättest eigentlich einen guten Draht zu ihr, wenn du es zulassen würdest. Mhm. Und ich glaube, eine der beiden Situationen sind immer wahr. Ich kann es mir zumindest gerade nicht anders vorstellen, weil wir schon viele Sachen teilen. Nicht nur absolut an Werten, sondern auch an Persönlichkeitseigenschaften, die wir uns mögen, von anderen Leuten wünschen und die wir mögen. Bin das echt nur ich oder fällt euch das auch auf, wie Genie immer so ein bisschen seufzt und laut atmet und so ein bisschen Reaktion zeigt auf das, was ich von mir gebe, weil ich habe das Gefühl, da ist so eine Art von Kritik schon drin oder sowas. Ich möchte jetzt was sagen, aber tu es irgendwie nicht, weil das Mikrofon an ist. Ich meine mich auch noch erinnern zu können, als wir diese Folge aufgenommen haben, dass ich oftmals gesprochen habe und während ich gesprochen habe, mich Genie so fixiert hat mit ihrem Blick und ich deswegen mich in Teufels Küche geredet habe. Und dann lieber mal vorher abgebrochen habe und nicht genau das gesagt habe, was ich sagen wollte, sondern noch so ein bisschen die Kurve bekommen habe. Also das war eine ganz komische Zeit zum Podcast aufnehmen. Dass man quasi das, was in Beziehungen am meisten wehtut oder was sie am meisten aus dem Gleichgewicht bringen, ist, wenn es so sehr schnelle, kurze Veränderungen gibt. Ja. Und dieser Gedanke, mit PartnerInnen was zu machen, der wächst ja normalerweise auch in mir. Und wenn ich dich daran teilhaben lassen kann, dann kann ich dich quasi da mitnehmen. Hier nehmen wir jetzt als Beispiel her, dass Genie vor einigen Wochen schon gesagt hatte, dass sie gerne mal mit Marcel in den Urlaub fahren will oder mal mehrere Nächte verbringen möchte. Und ich kann aber nicht so ganz nachvollziehen, wieso ich sage, dass dieser Gedanke unbedingt auch wachsen muss, denn es kann ja auch sein, dass dieser Gedanke spontan kommt. Also, dass wenn ich eine Partnerin habe und vorher nie daran gedacht habe, mit ihr in Urlaub zu fahren und dann sprechen wir über das Thema und dann wird es auf einmal sehr akut. Und ich denke so, boah, jetzt hatte ich aber Bock, lass mal gucken, was es so gibt. Ah, nächstes Wochenende ist was frei, ich sag's mal meinem Partner. Und dann ist mein Partner oder meine Partnerin natürlich, also die andere natürlich total vor den Kopf gestoßen, weil das vorher nie Thema war. Aber es war ja auch bei mir vorher nie Thema. Also ich kann mich ja auch spontan auf was einlassen. Und ich glaube, hier gibt es die meisten Reibereien. Denn was vorher nicht in meinem Kopf ist, kann ich natürlich auch nicht mit meinem Partner oder meiner Partnerin teilen. Aber damit stelle ich sie dann quasi trotzdem vor sowas wie vollendete Tatsachen. Ja, genau. Wenn du darüber nachdenken musst, was du mir sagst, anstatt darüber nachzudenken, was du fühlst, ist das einfach ein Problem. Ja. Genau, weil dann macht es das, also wenn du das Gefühl hast, du musst darüber nachdenken, was du mir sagen willst, anstatt einfach das zu sagen, was du fühlst, ist es einfach total unproduktiv. Ja, war aber so, habe ich hier jetzt schon öfter mal erwähnt. Wo du gerade unangenehme Fragen sich selber stellen gesagt hast, ist mir eingefallen, dass es auch total wichtig ist, sich selber und seine eigenen Gefühle dem Partner oder der Partnerin gegenüber, die, mit der man schon lange eine Beziehung führt, einfach sich selber ehrlich zu hinterfragen, hey, liebe ich die Person eigentlich noch? Auf jeden Fall. Und dann auch ehrlich darüber zu kommunizieren. Ja, und ich glaube, das ist eines der allerschwersten Dinge. Ja, das ist eines der allerschwersten Dinge, vor allem, weil das hier ja kurz vor unserem Schwedenurlaub war und ein bisschen nach unserem Schwedenurlaub hat Jeannie ja gesagt, dass sie mich nicht mehr liebt. Aber ich glaube, es ist nicht erst seit gestern, sondern es ist ein Prozess. Das heißt, eigentlich hätte sie sich diese Frage auch schon zu diesem Zeitpunkt stellen können. Ich weiß nicht, wie da die Antwort gewesen wäre, aber ich schätze mal, dass kurz nach dem Schwedenurlaub schon und nicht erst 2 Monate später die Antwort nicht mehr so eindeutig ja gewesen wäre. Also wir nehmen da unsere eigenen Hinweise gar nicht so ernst. Aber ich kann mich selber davon natürlich nicht ausnehmen. Und wir haben so aus unserer monogamen Sichtweise gelernt, dass es nur Schwarz und Weiß gibt. Deswegen scheut man sich, glaube ich, auch so sehr, das anzusprechen. Weil nur weil man eine Person nicht mehr liebt, heißt das ja nicht, dass die komplette Beziehung von jetzt auf gleich vorbei sein muss. Alle Ebenen. Deswegen scheuen wir uns so sehr dafür. Man könnte ja auch sagen, hey, ich bin nicht mehr verliebt in dich. Das habe ich irgendwie in den letzten Wochen gemerkt und wir lassen uns mal drüber reden. Aber ich genieße Sex mit dir, ich genieße den Alltag mit dir, ich bin gerne mit dir zusammen, ich teile gerne Dinge mit dir. Mhm. Und da muss es ja nicht mehr so ein Schwarz und Weiß geben. Das tut ehrlich gesagt gerade richtig weh zu hören, denn ich erinnere mich an die Situation, als Jeannie mir gesagt hat, dass sie mich nicht mehr liebt und gesagt hat, aber sonst muss sich ja nichts ändern. Und dann haben wir, glaube ich, noch 2 oder 3 Tage im selben Bett geschlafen. Ich glaube, wir hatten noch einmal Sex danach oder gar nicht mehr, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber innerhalb von 2, 3 Wochen waren wir schon wesentlich distanzierter. Sie hat mich immer noch umarmt und dann irgendwann auf die Wange geküsst, als sie gegangen ist. Irgendwann eine Woche später oder 2 Wochen später hat sie mich nur noch umarmt. 2 Wochen später hat sie nur noch Tschüss gesagt. Und ich habe das gemerkt, wie sie sich von mir weiter entfernt, wie es eben doch eine Auswirkung hat, dass sie mich nicht mehr liebt und wie sie dann irgendwann auch gesagt hat, so, ja, wir haben uns ja getrennt, obwohl das davon ja nie die Rede war. Sie hat nur gesagt, sie liebt mich nicht mehr. Und wie das mich so langsam zerstört hat, so ein bisschen. Und das hat das tut immer noch weh einfach. Nicht, weil ich mir wünschte, dass es, ja doch, ich wünschte mir schon, dass es anders gelaufen wäre, sowas wie, ich liebe dich nicht mehr und unsere Beziehung ist beendet, wäre, glaube ich, wesentlich schmerzfreier gewesen als dieses langsame Dahinsiechen. Wenn ihr mehr über Kommunikation lernen wollt, könnt ihr uns auch buchen als BeziehungsberaterInnen, falls ihr da noch Tipps oder Fragen zu konkreten Problemen habt. Mhm. Nee. Am besten nicht. Und ich bin ganz froh im Nachhinein, dass dieses Angebot nicht so häufig in Anspruch genommen wurde, ehrlich gesagt, weil ich glaube, wir hatten nur so 5, 6 Gespräche mit Menschen, weil ich glaube, wir hätten da auch eine ganze Menge zerstören können. Wenn ich mir diese Folge so anhöre, in der wir sehr viele Tipps geben, die an sich richtig sind, aber die wir selbst in der Situation, in der wir uns damals befunden haben, und zwar alle beide, ich nehme mich da nicht aus, es ist nicht Jeannie hier der Buhmann oder die Buhfrau, sondern ich bin es genauso, in der Phase, in der wir uns gerade befunden haben, diese Tipps alle in den Wind geschlagen haben, dann frage ich mich, wie wir überhaupt imstande gewesen waren, solche Tipps zu geben. Also da muss man sich schon ganz schön verstellen und das das spiegelt auch so meine Verfassung da wieder. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass es mir da psychisch nicht gut ging. Und ich war da wie so abgekapselt von meiner eigentlichen Persönlichkeit. Zumindest habe ich das Gefühl jetzt im Nachhinein. Und ich glaube, in einer der nächsten Folgen benenne ich mich auch um. Weg von Flo hin zu Eli. Dazu werde ich dann nochmal was sagen, wenn es soweit ist. Aber das war keine so grandiose Folge. Mal gucken, was die nächste Folge bringt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Stay tuned und bis dahin.